Deutschlandfunk. Nachtradio. Hier ist immer noch der Soundcheck im Deutschlandfunk. Im Studio ist heute Günther Jansen und unser Thema bleibt Hall & Oates. Es geht bis 3 Uhr noch um dieses Duo aus Philadelphia bzw. New York, aber egal wo sie auch geboren sind, Oates in New York, Hall in Philadelphia und gelebt haben. Nach den frühen Jahren in Philadelphia sind sie dann schon in den 70ern nach New York umgezogen. Eben zu Beginn dieser zweiten Stunde Man Eater. Das war der größte Hit überhaupt von Hall & Oates. 4 Wochen eine Nummer 1 in den Vereinigten Staaten und auch in Großbritannien der größte Single-Erfolg für die beiden. obwohl sie dort nie bis ganz an die Spitze der Charts kam. Als Lemon Dozier dieses Stück, Man Eater, zum ersten Mal im Radio hörte, dachte er zunächst, es sei ein eigenes Stück von ihm. Holland Dozier Holland, das war das Komponistengespann der allermeisten Motown-Hits der 60er. Der dachte am Anfang wohl, jetzt kommt You Can't Hurry Love oder so etwas ähnliches von den Supremes. Aber ich sagte es vorhin schon, Hall & Oates knüpften immer wieder an frühere Soul-Musik an. Oftmals ganz deutlich, aber immer mit einer großen Studio-Raffinesse und in vollem Bewusstsein, was sie da gerade trieben. Und in den 60ern hat zum Beispiel Daryl Hall als Background-Sänger selbst mitgewirkt bei Aufnahmen der Temptations oder Smokey Robinson. Er war als Weißer umgeben von schwarzen Musikern, so etwas prägt. Looking for a Good Sign, ein Albumstück von 1981. You. Anfang der 80er Jahre. Daryl Hall und John Oates hatten jetzt ihre Nische gefunden. Clever produzierte Popmusik. Mal mehr Richtung Soul, wie bei Looking for a Good Sign. Das hätte ja original ein Temptations-Stück sein können. Mal etwas rockiger, wie zuletzt eben bei Your Imagination. Blue-Eyed Soul, Rock and Soul, beides Bezeichnungen für solche Art weiße Popmusik mit schwarzen Wurzeln. Besonders in den USA feierten Hall & Oates wahre Triumphe. Außerhalb wurden sie zwar auch registriert und ihre Singles häufig im Radio gespielt, aber richtig groß waren sie zum Beispiel in England oder überhaupt in Europa nie. In den Vereinigten Staaten gehörten sie dagegen zu den erfolgreichsten Acts überhaupt der 80er Jahre. Mit gefeierten Live-Konzerten, von denen eines für ein Album mitgeschnitten wurde, am 23. Mai 1985 traten Hall & Oates im Apollo-Theater in Harlem, New York auf, diesem legendären Tempel schwarzer Musik. James Brown und alle, Marvin Gaye, alle spielten und sangen da mit auf der Bühne. Bei diesem Hall & Oates Konzert ihre alten Helden David Ruffin und Eddie Kendricks von den Temptations. Unter anderem sangen sie einen Daryl Hall Song vom Album Voices, der einige Jahre später zum Hit wurde, in der Version von Paul Young. Hier also die Live-Version Hall & Oates Live at the Apollo with David Ruffin and Eddie Kendricks. Every time you go away. Every time you go away, every time you go away, Every time you go away. Every time you go away. Every Time You Go Away, auf dem Voices-Album noch fast übersehen, von Paul Young entdeckt und vier Jahre später, 1984, zu einem weltweiten Riesenhit gemacht. Das waren Holland Oates live zusammen mit Eddie Kendricks und David Ruffin, Soul-Veteranen der Temptations. Und dass dieses Wechseln zwischen Schwarz und Weiß, Rock und Soul nicht nur ein Reklame-Gag zur Vermarktung des Duos war, sondern substanziell immer in ihrer Musik angelegt war, das wurde spätestens mit dem nächsten Lied besiegelt, endgültig bekräftigt. Denn dass eine Single Nummer 1 der normalen Popcharts in den USA ist und gleichzeitig Nummer 1 der schwarzen Rhythm and Blues Hitparade, das ist immer noch höchst ungewöhnlich, aber für Ende 1981, 82 war das geradezu sensationell. Und Holland Oates hatten es mit diesem Lied geschafft, dass sie an einem Feierabend nach den eigentlichen Aufnahmen für das Album Private Eyes selbst noch in einer Art spontanen Session im Studio aufgenommen hatten. Nur die beiden alleine an allen Instrumenten, dazu der Saxophonist ihrer damaligen Band, vielleicht ihre Sternstunde, I Can't Go For That, No Can Do. Beim Zählen aller US-Nummer-1-Hits der beiden sind wir beim fünften angelangt. Rich Girl, Kiss on My List, Private Eyes, Man Eater und eben I Can't Go For That, No Can Do. Das Intro wurde später auch gerne mal als Sample genommen. Und es geht Schlag auf Schlag, genau wie in den frühen bis mittleren 80ern. Die nächste, die sechste Nummer-1-Single gleich hinterher, und zwar in der Original-Album-Version. Das heißt aber jetzt nicht, dass sie als Stück länger ist, sondern dass auf dem Album, es ist Big Bam Boom von 1984, eine Art wilde Einleitung vorangestellt ist. Dance on Your Knees. Und diese knapp anderthalb Minuten hat Arthur Baker produziert, damals einer der angesagten Produzenten des frühen Hip-Hop, der als einer der ersten ganz neue Sounds, unter anderem mit Drum Machines und der neuen Sampling-Technologie, wirklich druckvoll und knackig auf Platte brachte im Studio. Arthur Baker, eine Produzentenlegende, eingespannt in dieses Hall & Oates Album. Und so also begann es. Dance on Your Knees und Out of Touch. We'll be right back. Mit diesen Ausschnitten aus den Studioalben 9 und 12 ist auch gleichzeitig die erfolgreichste Zeit von Holland Oates abgesteckt. Zuletzt eben You've Lost That Lovin' Feelin', ihre Version des alten Hits der Righteous Brothers aus den 60ern. Auch das war ja Blue-Eyed Soul, waren zwei Weiße, die wie Schwarze sangen. Holland Oates Version war auf ihrem ersten selbstproduzierten Album Voices von 1980. Out of Touch, davor war ihr letzter Nummer 1-Hit in den Staaten Ende 1984. Hört man spätere Alben, so wundert man sich ein bisschen, ich tue es jedenfalls, wie sehr gefällig, gewöhnlich, mainstreamig ihre Musik wurde. Nicht, dass sie vorher wie eine Underground-Band klang, aber in ihren besten Momenten hatten ihre Platten das gewisse Etwas, klang gut, waren griffig produziert, raffiniert, überraschend oft auch, aber vielleicht traf sich ihre Studio-Cleverness auch nur für ein paar Jahre mit den Liedern, die in ihren Köpfen herumspukten. Ich jedenfalls konnte mich kaum für spätere Stücke entscheiden. Hier ist mal eins von 1990 vom gleichnamigen Album Change of Season. Me. Waren jetzt noch einmal die frühen Holland Oates, Is It A Star, Musik im Geiste der 70er Jahre, genau 1974, aus dem Holland Oates Album War Babies. Das war das von Todd Rundgren produzierte. Bis heute haben Holland Oates vielleicht an die 20 Alben veröffentlicht. Es gibt Soloalben, verstreute Aufnahmen, Projekte mit anderen. Auf diese Nebengleise habe ich mich kaum begeben. Ich habe mich auf Holland Oates konzentriert, wie wir sie kennen, mit ihren Ohrwurm-Hits. Und habe ausgehend davon ein bisschen hier und da rumgestöbert. Bei dieser Materialfülle hätte man das auch ganz anders anstellen können. Aber ich denke, so oder so, es ist etwas vom Kern dieser beiden deutlich geworden. Dieser schwarz-weißen Rock- und Soul-Musik, die in ihren besten Momenten neu und aufregend war und ist, die aber immer mit der Gefahr leben musste, wegen ihres Hangs zur Perfektion zu glatt und zu gefällig zu sein. Zum Schluss eine typische Mid-80er-Jahre-Maxi. Damals wurde aus jeder Single eine Maxi-Riesenversion gemacht, wo ein 3-Minuten-Stück auf 6 oder 7 Minuten hochgeblasen wurde, ob das nun groß Sinn machte oder nicht. Adult Education Extended Version. Damit geht dieser Soundcheck zu Ende. Im Studio war Günther Jansen. Ich wünsche eine gute Nacht. Education.